Doch welche Geschichte erzählte man sich nun im Rahmen der Aufarbeitungsarbeit über sich selbst und die eigene Vergangenheit? Wie in vielen Studien nachgewiesen, reagierten die Deutschen auf die Niederlage im Zweiten Weltkrieg und die bedingungslose Kapitulation, den Zusammenbruch des NS-Regimes und die Entlarvung ihrer mannigfaltigen Verbrechen, zuvorderst des Genozids an den Juden, mit einem der mächtigsten Instrumente im Arsenal der menschlichen Psychohygiene. Sie wussten plötzlich von nichts mehr. Sowohl in alliierten Verhören als auch in öffentlichen Interviews von Nachkriegspolitikern wie Theodor Heuss, Richard von Weizsäcker oder Helmut Schmidt wurde immer wieder behauptet, die NS-Führung habe es verstanden, die schlimmsten Verbrechen geheim zu halten. Die Deportation der Jüdinnen sei unter falschen Angaben geschehen, außer Gerüchten habe man keine handfesten Informationen zur Verfügung gehabt und immer so weiter. All diese Schutzbehauptungen sind seitdem von der historischen Forschung entlarvt worden. In regelmäßigen Umfragen des Allensbacher Meinungsforschungsinstituts aus den 50er und 60er Jahren erklärten nur zwischen 25% und 40% der befragten Deutschen, sie hätten sehr wohl von den Massenmorden an Juden in den eroberten Gebieten Osteuropas gewusst. Eine 2007 veröffentlichte Studie von Bernward Dörner deutet jedoch darauf hin, dass trotz mangelnder Detailkenntnisse über den genauen organisatorischen und technischen Ablauf spätestens im Sommer 1943 die große Mehrheit der Deutschen damit gerechnet hat, dass alle im NS-Herrschaftsbereich lebenden Juden umgebracht werden sollten. Und schon 2001 kam der kanadische Historiker Robert Gellately, Autor des Buches »Hingeschaut und weggesehen – Hitler und sein Volk« zu dem Schluss, die Deutschen wussten sehr viel, sie wussten es sehr früh und sie haben sehr viel mehr erfahren können, als wir vielleicht manchmal denken.